Good morning, good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Yes, we have a lot to learn regarding finances in the church. Ja, wir haben noch viel zu lernen, was die Finanzen in der Gemeinde angehen. So Paul made it clear. Paulus macht deutlich, that what he was telling them was not a local thing to solve a local problem. Dass es sich bei dem, was er ihnen sagt, nicht um eine lokale Angelegenheit handelt, um ein lokales Problem zu lösen. Look what he said. Schau, was er sagt. He said, I want you to follow the same instructions I gave to the churches of Galatia. Ich möchte, dass ihr dieselben Anweisungen befolgt, die ich den Gemeinden in Galatien gegeben habe. And do you remember in the second letter of Corinthians? Erinnere dich an den zweiten Korintherbrief. He was talking about the churches in Macedonia, how they all put together money too. Da spricht er über die Gemeinden in Mazedonien, die auch alle Geld zusammenlegten. So, how did Paul want this to be done? Wie wollte Paulus, dass sie vorgehen? Every Sunday, each of you make a generous offering by taking a portion of whatever God has blessed you with. Jeden Sonntag soll jeder von euch ein großzügiges Opfer bringen, indem er einen Teil von dem nimmt, womit Gott ihn gesegnet hat. And you place it in safekeeping, that means you put it aside. Und es an einem sicheren Ort aufbewahren. Das heißt, du legst es beiseite. Isn't that strange? Ist es nicht eigenartig? How this Bible verse I've heard used so much to justify a Sunday morning offering. Dass ich diesen Bibelvers so oft gehört habe, um die sonntägliche Morgengabe zu rechtfertigen. But look. Aber sieh mal. This is not any teaching about how the church should take up an offering. Das ist keine Lehre darüber, wie die Gemeinde eine Gabe einnehmen soll. This is a teaching how the church should do it with money for a very specific situation. Hier wird gelehrt, wie die Gemeinde mit Geld für eine ganz bestimmte Situation umgehen soll. And the specific situation was not to pay any church bills. Die konkrete Situation war nicht, irgendwelche Gemeinderechnungen zu bezahlen. It was to go and take the money together and send it to the other Christians in Jerusalem. Sondern das Geld zu nehmen und es an die anderen Christen in Jerusalem zu schicken. Now, why does Paul say every Sunday or every first day of the week? Warum sagt Paulus nun jeden Sonntag oder jeden ersten Tag der Woche? Now, how I understand it, Paul was just using wisdom how to practically make this work best. So wie ich es verstehe, hat Paulus einfach weise überlegt, wie man das am besten praktisch umsetzen kann. See, this was not a spiritual instruction. Das war keine geistliche Anweisung. No, no, and no. Nein, nein und nein. This was a very practical instruction where Paul used his God-given common sense and wisdom. Das war eine sehr praktische Anweisung, bei der Paulus seinen von Gott gegebenen gesunden Menschenverstand und seine Weisheit einsetzte. So here's what he said. So sagt er. Once a week you bring the money. Einmal in der Woche bringt ihr das Geld. You take a portion of whatever God has blessed you with. Ihr nehmt einen Teil von dem, womit Gott euch gesegnet hat. And you put it aside. Und legt es zur Seite. But why did Paul say to bring it once a week and put it aside? Aber warum sagt Paulus, man solle es einmal in der Woche bringen und zur Seite legen? You know why? Weißt du warum? Because he wrote this about 2000 years ago. Weil er das vor etwa 2000 Jahren geschrieben hat. If he would have the exact same situation today, wenn er heute in der gleichen Situation wäre, he would create a WhatsApp or Telegram group, würde er eine WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe einrichten, and he would depict of the brothers and sisters in Jerusalem there and say, go ahead and share. Und dort das PayPal-Konto der Brüder und Schwestern in Jerusalem reinstellen und sagen, legt los und teilt es. This is not Bible doctrine. It is instruction on how we practically are obligated to help our brothers and sisters in need. Das ist keine biblische Lehre, sondern eine Anleitung, wie wir verpflichtet sind, unseren Brüdern und Schwestern praktisch in Not zu helfen. There wasn't any banking system. Es gab kein Banksystem. There wasn't any telecommunication the way we have it today. Es gab keine Telekommunikation, wie wir sie heute haben. Paul wrote a letter that took forever to get there. Paulus schrieb einen Brief, der ewig dauerte, um dorthin zu gelangen. And he wanted to make sure that the brothers and sisters in Jerusalem are by no means ignored. Und er wollte sicherstellen, dass die Brüder und Schwestern in Jerusalem auf keinen Fall übersehen werden. But look how beautiful. Aber schau, wie schön. He says, then I won't have to make a special appeal when I come. Er sagt, dann muss ich keinen besonderen Aufruf machen, wenn ich komme. Paul didn't want to come, and then when he has time with them. Paulus wollte nicht zu ihnen kommen, und sobald er mit ihnen Zeit verbringt. He didn't want to spend a lot of time making sure they share their finances with the brothers in Jerusalem. Wollte er nicht viel Zeit damit verbringen, sicherzustellen, dass sie ihre Finanzen mit den Brüdern in Jerusalem teilen. He knew his calling, he knew his gifting, and he knew his priority. Er kannte seine Berufung, er kannte seine Gabe und er kannte seine Priorität. He knew that when he would come and be present with them physically. Er wusste, dass er die Zeit, in der er bei ihnen sein würde, nutzen musste. He needed to spend that time to instructing them, to teaching them, and of course to fellowship with them. Um sie zu unterweisen, zu lehren und natürlich, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. So here there was nothing spiritual, doctrinal, anything like that. Hier ging es nicht um irgendetwas Geistliches, eine Doktrin oder Ähnliches. There was simply Paul understood the very, very importance of caring for the other Christians. Paulus verstand einfach, wie wichtig es ist, sich um die anderen Christen zu kümmern. And he wanted to make sure that time is not wasted but used right. Und er wollte sicherstellen, dass die Zeit nicht verschwendet, sondern richtig genutzt wird. It's very interesting. He could have made a special appeal when he was physically present with them. Es ist sehr interessant, denn er hätte einen besonderen Aufruf machen können, sobald er physisch bei ihnen anwesend war. But he obviously was very careful with how he used his time and his gifts. Er war aber offensichtlich sehr vorsichtig, wie er seine Zeit und seine Gaben einsetzte. And when he got there, he knew there were other priorities. Er wusste, sobald er dort ankam, gab es andere Prioritäten. So this is wisdom. Das ist Weisheit. Very interesting. Sehr interessant. They did not collect money and put it aside for emergency saving. Sie sammelten kein Geld, um es als Notgroschen zur Seite zu legen. They did it so that they got ready. Sie machten es so, um vorbereitet zu sein. But let me tell you something else. Ich sage dir noch etwas anderes. In order to obey this commandment of Paul, um dieses Gebot von Paulus zu befolgen, you have to be very intentional. Musst du sehr bewusst handeln. Think about this. Denk darüber nach. He didn't just spontaneously show up and say, guys, what's in your pocket? Can you please put together an offering? Er ist nicht einfach spontan aufgetaucht und hat gesagt, Leute, was habt ihr in eurer Tasche? Könnt ihr bitte eine Opfergabe zusammenstellen? He said, every Sunday. Er sagt, jeden Sonntag. You bring something and then you collect it, you separate it, you keep it there. Bringt ihr etwas mit, sammelt es ein und bewahrt es auf. It's incredible how simple and yet how clear Paul's instructions were regarding finances to the church. Es ist erstaunlich, wie einfach und doch so klar Paulus' Anweisungen an die Gemeinde in Bezug auf die Finanzen waren. See you tomorrow. Bis morgen.